Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung brachten die ausländischen Zeitungen Sonderbeiträge. Die nepalesische Zeitung APAN, die nigerianische Nigerian Observer, die venezolanische Politica, die bangladeschische Daily Pok, die laotischen Basason und Batelau, die brasilianische Hora do Povo und die pakistanische Election Times brachten Beiträge über das heilige revolutionäre Leben von Kim Il-sung. Sie betonten, er sei ein großer Staatsführer gewesen, den das koreanische Volk zum ersten Male in seiner 1000 Jahre langen Geschichte begrüßt habe. Die myanmarische Zeitung The New Age und die der Demokratischen Republik Kongo La Prosperite meldeten, dass der Name des Präsidenten Kim Il-sung, Gründer des sozialistischen Korea, zusammen mit dem 20. Jahrhundert, wo eine große Wende in der Gestaltung des Schicksals der Menschheit eingeleitet worden sei, im Ruf stehe. Sie würdigten ihn als Bahnbrecher des souveränen Zeitalters, in der Geschichte einmaligen hervorragenden Führer und Politiker der Welt und die Inkarnation der Menschenliebe mit edler Tugend.